नमोतस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमोतस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमोतस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य So, wir haben angefangen mit den Übungen, die erklären Satipatthana Praxis auf Grundlage von Einatmen und Ausatmen Betrachtung. Und wir sind bei den vier ersten Übungen. Die gehören eigentlich Kaya Anupassana, Betrachtung des Körpers. Dann wir werden auch lernen die nächsten vier Übungen, die sind mit Betrachtung von Empfindungen verbunden, dann nächste vier Betrachtung des Geistes, vier Übungen und dann Betrachtung von Dhamma, auch vier Übungen, also 16 Übungen insgesamt. Diese 16 Übungen werden in allen buddhistischen Traditionen erklärt als Kurs der Erleuchtung oder Kurs der Erwachung. Erleuchtung ist nicht vielleicht passende Übersetzung für Bodhi, was eigentlich Erwachung bedeutet. So, die vier ersten Übungen, genauso wie die zweite und die dritte Gruppe von Übungen, also 12 Übungen, haben Shamatha-Seite und auch Vipassana-Seite. Genauso wird erklärt, auch in allen Traditionen. Und dann, wir haben erklärt, die letzte vier Übungen, also Dhamma Anupassana, ist reine Vipassana. Jetzt, in der buddhistischen Tradition, die auf Agama basiert ist, Vipassana, wenn Buddha über Vipassana spricht, es gibt zwei Sorten von Vipassana. Erste ist Vipassana, das über Empfindungen, so wie Adita, Suttanta und so weiter. Oder fünf Khandas, fünf Aggregate von Existenz, so wie Chula, Rahulovada, Sutta und so weiter. Jetzt haben wir die 16 Übungen, die erklären dann vier Grundlagen von Achtsamkeit. Und diese vier Grundlagen von Achtsamkeit auch sozusagen sind mit Vipassana über Empfindungen und Vipassana über die fünf Aggregate verbunden. Sie dann ergänzen diese zwei Aspekte sozusagen. So, die vier Übungen von, die mit Kaya Anupassana, Betrachtung des Körpers verbunden sind, besonders betonen Shamatha Praxis. Indem wir, um in Shamatha Praxis hineinzugehen, wir brauchen ein Objekt, nicht wahr? Und dieses Objekt ist, gehört eigentlich zu Rupa. Obwohl die meisten Objekte von Shamatha, die in der Theravada-Tradition erzählt wurden, so zum Beispiel 40 in Visuddhimagga, sind eigentlich Konzepte. Es gibt nur in der Theravada-Tradition sozusagen nach Verständnis von Theravada, Verständnis in nördlicher Tradition ist wieder anderes. Es gibt nur die Meditation über die vier Elemente, dann Meditation in Arupas über grenzenlose Bewusstsein und über Nicht-Wahrnehmung und Nicht-Nicht-Wahrnehmung, die sozusagen wahre Objekte sind, das heißt Bewusstsein und vier Elemente. Die andere sind dann Konzepte, so wie wenn wir meditieren über Atmen, wir meditieren über nicht wahre Atmen, dass die vier Elemente sind, weil wir empfinden, wenn wir Atmen mit Körper empfinden. Aber Konzept von Atmen, das wir dann benutzen für Versenkung und auf Grundlage von Versenkung, dann üben wir Vipassana. Das ist der Weg, das der Buddha hat gepriesen als Amatadwara, Tor der Todlosigkeit. Also Unsterblichkeit, oder? Unsterblichkeit, Todlosigkeit, Wasser. Das geht auch. So, jetzt lernen wir also erst die vier erste Übungen. Und wir erklären sie erst als Mittel zu Shamatha und dann erwähnen wir auch, wie sie verstanden wurden als Mittel zu Vipassana. Also insgesamt Visuddhimagga, Pfad der Reinigung nach, gibt es 8 Übungen in diese Betrachtung von Körperlichkeit. 4 davon sind mit Shamatha verbunden, 4 davon sind mit Vipassana verbunden. Aber diese 8 Schritten sind alle verbunden mit denselben 4 Übungen. Und jetzt dann lernen wir erst die 4 Übungen, die wir gründlich verstehen möchten. So, auf Pali, weil Pali ist sehr hilfreich, wenn wir richtig verstehen möchten, Stoff, was eigentlich der Buddha gelehrt hat. In Pali, erste Übung ist, Digham Asasanto, Digham Asasamiti Pajanati. Wenn ich atme ein, lange atmen, ich weiß mit Klarheit, Pajanati, selbe Wurzel wie Panya, Weisheit. Das heißt, ich weiß gründlich. Panya heißt, in der, was wir auch nennen konnten, ursprünglicher Buddhismus, obwohl dieses Wort ist sehr, sehr zweifelhaft. In Agama-Buddhismus oder Nikaya-Buddhismus, wir können sagen, Panya oder Pragya heißt detaillierte Unterscheidung. Im Vergleich mit Vijnana von Vijanati, was heißt nicht detaillierte Unterscheidung. Also Unterscheidung im Verständnis von Abhidharma ist ein Prozess, das fängt an mit Wahrnehmung. Wahrnehmung ist sehr grobe Unterscheidung. Dann nach Wahrnehmung kommt Vijnana, Vijnanati, was ist mehr gründliche Unterscheidung. Dann kommt Panya, was ist also sehr detaillierte, klare Unterscheidung. Und diese sehr detaillierte und klare Unterscheidung brauchen wir, um klares Wissen über das, was wir wahrnehmen, zu bekommen. Also Wahrnehmung wird im Pfad der Reinigung verglichen mit einem kleinen Kind, das entdeckt eine Minze auf der Straße. Er weiß, dass es nützlich ist, aber nicht, was er damit kaufen soll. Dann bringt es es zur Mutter, die weiß, ah, das ist 2-Euro-Stück, damit kann ich Brot kaufen oder sowas, so viele Brötchen oder Butter kaufen. Da ist sie klar, aber dann bringt die Mutter diese 2-Euro-Stück zu einem Bankier oder früher, die haben die Münzen gestanzt. Meistens in Gutenberg, in Tschechien. Dann der sieht das, nimmt das in der Hand und kratzt das mit den Nadeln, dann weiß er, es enthält so viel Silber, so viel Eisen. Dann weiß er, aha, dieses 2 Euro ist so viel wert, diese Metallnacht. Und das ist dann Panya. Also, das heißt, der Meditierende muss sehr, sehr klar wissen, auch ob es lange, wird erklärt lange oder kurze, aber auch Qualität von dem Atmen. Ob es grob ist, ob es fein ist. Das gehört auch dazu. Und wir haben schon erklärt, dass die Meditation über Atmen ist insofern sehr interessant, weil es gleichzeitig mit Verfeinerung von Atmen, wir verfolgen Prozess von Verfeinerung von Gefühl und Geist. Indem Atmen verfeinert wird, wird gleichzeitig auch der Geist und Empfindung verfeinert. Deswegen diese Meditation ist besonders wichtig für den Prozess von Entwicklung der Weisheit. Welche Weisheit? In Buddhismus Weisheit von bedingten Entstehung. Diese Atmen ist in bedingten Entstehung entstanden. Wie Abhidharma Kosha oder Yogacara Bhumishastra, warum atmen wir, erklärt. Wir atmen, weil wir haben Akshepa Karma, wir haben Karma, das uns in dieses Leben geschoben hat, kann man sagen, geworfen hat. Und wir haben Hölle im Körper, weil Atmen braucht Hölle, sonst er kommt nicht zum Ausdruck, nicht wahr? Und wir haben große Hölle, in der wir grobe Atmen, grob spüren. Und wir haben kleine Höllen überall, zwischen den Zellen sogar, wo auch diese feinere Atmen existiert. Also Atmen kommt zum Ausdruck durch Helle, durch Raum. Das wird dann besonders wichtig, wenn wir später Yogacara-Meditation verstehen möchten. Wo eigentlich die wichtigste Meditation ist über Geist als Raum, in dem alles erscheint. So, in Satipatthana Sutta, wir haben schon gesagt, da gibt es nur vier Übungen, die ersten vier, die mit Kaya Anupassana verbunden sind. Und Satipatthana Sutta gibt ein Beispiel, wie so ein Yogi übt. Ich betrachte mit Weisheit langes Atmen. Es erklärt, wie ein Brahmakaro. Brahmakaro ist früher, wenn sie mit Leder arbeiteten, sie noch heute in Sri Lanka oder in Indien sieht man diese Maschine. Wenn man mit Holz oder mit Leder arbeitet, dann dreht man Dreher. Gibt es solche Berufe? Der Dreher, der hat solche Hand, damals gab es keine Elektrizität. Er dreht so, und dann er nimmt Leder oder Holz, und macht es glatt. So genauso, wenn der Meditierende, wenn es lange Atem gibt, dann er weiß, dass es lange Atem ist. Wenn kurze Atem ist, dann kurze Atem, indem wenn er lange Zeit dreht, dann ist es lange Atmen, nicht wahr? Wenn er kurze Zeit dreht, dann ist es kurze Atmen. In Satipatthana Kommentar gibt es auch ein wunderbares Beispiel für das Zutritt Theravada-Methode, nicht Yogacara-Methode. Der Meditierende stellt sich vor, eigene Körper als Blasebalg. Wunderbares Instrument, Blasebalg. In Indien sieht man noch, sie arbeiten mit Blasebalken. Dann, je nachdem, ob sie Feuer sehr heiß möchten oder nicht so heiß, dann entweder machen sie sehr schnell oder langsam. Dann können sie Temperatur regulieren. Also die Blasebalg ist so wie der Körper von dem Meditierenden. Dann die zwei Hände, die Blasebalg betätigen, das ist Anstrengung des Geistes. Und dieser Mund von dem Blasebalg, das ist Nase, das sind die Nasenlöcher. Dann so arbeiten wir mit Atmen, entweder schnell oder kurz, je nachdem, welche Anstrengung von dem von den Händen da ist. Aber Achtung, das kann sehr leicht missverstanden werden, weil im Zustand von Samadhi, dieses Atmen wird sehr, sehr kurz und dann sogar fast verschwindet oder völlig verschwindet, wenn man wirklich ein Meister ist. Verschwindet hier, aber hier, dann gibt es immer noch winzige Bewegungen. Und deswegen im Zustand von Samadhi gibt es besondere Atmen. Wenn Sie jetzt üben Shamatha, der Körper muss sich erst anpassen an diese Atmen. Und deswegen, es gibt Situationen, wo Atmen wird sehr, sehr kurz und manchmal mühsam. Herz klopft sehr schnell. Vielleicht haben Sie solche Zustände erlebt. Eigentlich, das ist Vorbereitung für andere Sorte von Atmen, das dann in Samadhi auf natürliche Weise erscheint. Aber auf jeden Fall in normale Situation, wenn wir schnell atmen, so wie wenn wir schnell laufen. Was passiert, wenn wir schnell laufen? Atmen, wir können nicht mehr mit Nase einatmen, ausatmen, dann wir mit Mund und dann sehr schnell. Das heißt, der Körper und der Geist sind sehr eng verbunden. Wie was? Dieses Beispiel erscheint in vielen, vielen Yoga-Büchern, in Pfad der Reinigung, in Mahabharata, in andere Büchern, die mit Yoga verbunden sind. Die Verbindung von Körper und Geist ist so wie ein, was? Ich habe schon vergessen. Ein Blinde und ein Krippel, Stabskrippel. Blinde und ein Krippel, das ist unsere Lage. Wir befinden uns in einer Situation von Blinde und Krippel. Wenn man Glück hat, dann Staatskrippe anerkannt, dann bekommt man Rente. In Tschechien viele, viele Versuche, das zu schaffen, wie der gute Soldat schweigt. Also, wer ist der Blinde und wer ist der Krippel? Kann Auge ohne Geist sehen? Ein Auge ist blind. Ohne Geist, Auge ist blind, kann nicht sehen. Überhaupt nicht. Und kann sich der Geist ohne Körper bewegen? Er braucht Prana, damit er sich bewegen kann. Prana ist der Hauch, feinere Form von Hauch. In den Yoga-Büchern gibt es wunderbare Beispiele. Diese Prana oder Hauch, auch gehört zur Materie, ist wie ein Pferd und der Geist ist wie der Reiter. So können wir uns bewegen. Na wunderbar, was ist unsere Lage? Diese Blinde sagt, komm, lieber Freund, Staatskrippe, komm, sitzt auf meine Schultern. Er sitzt auf den Schultern und dann sagt er, bitte stehe auf, bitte gehe nach vorne, bitte gehe nach links, gehe nach rechts. Und so bewegen wir uns. Wenn der Krippe und der Blinde zusammen, gute Zusammenarbeit, so wie hier in dieser Meditation alle Armen, dann alles klappt gut. Aber wenn es fängt an zu reiben, dann großes Problem. Nicht wahr? So, ideale Lage ist, dass der Körper und der Geist sie arbeiten in Harmonie. Dann Meditation sozusagen geht von sich selbst. Also, was wollen wir erklären? Dass Zustand des Körpers beeinflusst den Geist und Zustand des Geistes beeinflusst den Körper. Wenn wir schnell laufen, dann werden wir müde, nicht wahr? Wenn wir aber entspannt, dann werden wir nicht müde. Wenn wir entspannt schwimmen, wir können schwimmen Kilometer. Wenn wir mit Anstrengung schwimmen, dann wir schwimmen kurze Distanz und werden müde. Das habe ich experimentiert da am Rottachsee schon. So. In normaler Lage, wir entspannen uns, wenn der Körper und Geist ist entspannt. Atmen wird auf natürliche Weise lang. Und wenn wir gespannt sind oder wenn wir Emotionen haben, dann atmen wird kurz. Also die Emotionen auch spielen eine sehr wichtige Rolle bei Einatmen und Ausatmen. Das zeigt, dass die Empfindungen eigentlich die Brücke sind zwischen Körper und Geist. Die Empfindungen gehören sozusagen zu den beiden Seiten. Wenn wir etwas empfinden, wir empfinden Objekt und auch den Geist, nicht wahr? Wenn wir Härte empfinden, ist das Empfindung oder ist das Härte? Es ist beide. Also Objekt und Subjekt ist nur ein Prozess und die Bestandteile von diesem Prozess können wir streng trennen. Die kommen immer zusammen. Die westliche Wissenschaft hatte bis vor kurzer Zeit Tendenz, diese zwei zu trennen. Das ist dieses kartesianische Denken. Aber im Buddhismus ist es von Anfang klar, dass diese zwei erscheinen immer zusammen, im Zusammenhang, in bedingten Entstehung. Das heißt, wenn ich mit Weisheit kurze oder lange Atmen betrachte, ich verstehe auch alle diese Sachen. Jetzt Atmen, ich verstehe auch, welche Atmen ist günstig für Konzentration und Weisheit und welche Atmen ist nicht günstig für Konzentration und Weisheit. Das sollte man auch verstehen. Deswegen zum Beispiel im Chinesischen gibt es verschiedene Worte für Qualität von Atmen. Und welche Atmen dann wird erklärt, ist günstig für Konzentration. Die Atmen, das nicht mit Schal verbunden ist. Normalerweise sollte man nicht die Atemzüge hören. Wenn man die Atemzüge hört, das heißt, das Atmen ist grob. Und wir haben schon erklärt, dass Prozess von Meditation über Atmen ist Prozess von Verfeinerung von Atmen. Und Verfeinerung von Atmen kommt gleichzeitig mit Verfeinerung von Geist und Empfindung. Deswegen aufpassen, wenn wir gesund bleiben möchten, nicht mit dem Mund atmen, sondern immer versuchen, auch wenn wir Anstrengung haben, mit Nase zu atmen. Mit Mund atmen ist schlechte Gewohnheit, besonders für ältere Menschen. Wenn man mit Nase atmet, dann vermeidet man diese sozusagen grobe Atmen. Dann erste ist, wenn man über Atmen meditiert, man sollte nicht hören, diese Geräusch von Einatmen und Ausatmen. Man hört diese Geräusch nur, wenn Körper und Geist haben Anstrengung. Oder entweder ein oder andere. Oder Schnupfen. Oder Schnupfen. Schnupfen. Das ist auch gewisse Anstrengung im Körper. Wenn man schnupft, kann man sich völlig entspannen. Ja, interessante Frage. So, zweite Prinzip ist, der Meditierende sollte nicht spüren, dass diese Atemzüge innerhalb des Körpers haben Hindernisse. Sie sollen sozusagen fließend im Körper hinein und aus dem Körper hinaus fließen. Das ist, wenn es nicht der Fall ist, dann handelt sich auch um grobe Atmen, das nicht für Meditation geeignet ist. Dann ideale Situation ist, bevor man fängt an, sich mit dem Atmen zu beschäftigen, sich entspannen und lassen, diese Atemzüge fein sein und ohne Hindernisse in dem Körper. Das kann man machen auch mit kurzer Metta-Meditation und Entspannung oder durch, was ich glaube, Ayakema so viel gelehrt hat, durch den Körper zu gehen, diese Goenka oder Ubakin-Methode, und empfinden die verschiedenen Teile des Körpers und bewusst entspannen. Man kann es auch mit Metta machen. Mögest du dich herum in Glückseligkeit tragen, völlig entspannen. Aber entspannen wach, nicht entspannen und nicken. So, dann wir sind bei den vier ersten Übungen, die wir hoffentlich verstanden haben als Vorbereitung für Zustand von Versenkung und auch Vorbereitung für Vipassana. Also zusammengefasst, Digham Asasanto, Digham Asasamiti Pajanati, Digham Pasasanto, Digham Pasasamiti Pajanati, Rasam Asasanto, Rasam Asasamiti Pajanati, Rasam Pasasanto, Rasam Pasasamiti Pajanati. Und was kommt dann? Dann kommt nächste Übung. Nochmal auf Deutsch, wenn ihr fehlt. Also. Für uns. Entschuldigung. Dann, weil ich lange atmen, einatme, ich weiß mit Weisheit, dass ich lange atmen, einatme. Es ist langweilig. Aber für uns nicht. Fast so wie die Zeitungen in der Zeit von Sozialismus. Immer dieselben Sätze. Also, ich atme ein, lange atmen. Ich weiß, ich atme ein, lange atmen. Ich atme ein, ich atme aus, lange atmen. Ich weiß, ich atme aus, lange atmen. Ich atme ein, kurze atmen. Ich weiß mit Weisheit, ich atme ein, kurze atmen. Ich atme aus, kurze atmen. Ich weiß mit Weisheit, ich atme aus, kurze atmen. Hm? Vier Übungen, hm? Ziemlich langweilig. Aber diese vier Übungen sind sehr wichtig, indem wir vorbereiten die Grundlage für unsere Shamatha und Vipassana. Indem wir mit Weisheit verstehen, diese Qualitäten von kurzen und langen Atmen. Und wir lernen zu atmen mit Verständnis. Lernen zu atmen mit Verständnis heißt, lernen zu atmen mit Sati und Sampajanya. Hm? Mit Achtsamkeit und Wissensklarheit. Und jetzt, Visuddhimagga, Pfad der Reinigung, erklärt diese vier Übungen, was wir jetzt gerade erklärt haben. Hoffentlich brauche ich nicht mehr zu erklären. Es erklärt dann auf 9 Schritten sozusagen. Erst, wenn er atmet ein, wieder muss ich wiederholen. Lange oder kurze, oder atmet aus, lange oder kurze atmen. Hm? Er, indem er bleibt bei dem Objekt und entwickelt die Fähigkeit, bei dem Objekt zu bleiben, er kann in diese Phase von Betrachtung von langen oder kurzen Einatmen und Ausatmen, er kann schon markieren, dass wenn er bei dem Objekt bleibt, diese Atemzüge werden verfeinert. Wenn er nicht bei dem Objekt bleibt, die werden nicht verfeinert. Hm? Also dass in anderen Worten, diese Konzentration durch Achtsamkeit, Konzentration kommt zustande, indem Wahrnehmung nicht wackelt, Wahrnehmung wird befestigt. Und wenn Wahrnehmung wird befestigt, wir treten ein in Prozess von Verfeinerung, von Objekt, Empfindung und Geist. Und wir sind bewusst, deswegen mit Weisheit betrachten, wir sind bewusst von diesem Prozess. Dann, nächster Schritt, indem er bewusst ist, dass sein Atmen wird feiner, er hat Freude. Er hat Freude an was? Er hat Freude an diesem Geist, das jetzt mehr konzentriert wird. Er hat Freude an diesem feineren Atmen, an feineren Objekt. und indem er Freude empfindet an in dem, was er macht. Er merkt sich selbst, weil er mit Weisheit Atmen betrachtet, und Atmen kommt zusammen mit Empfindung und Unterscheidung. Er empfindet, dass indem er diese Freude hat, gewisse Kontinuität, wegen dieser Kontinuität von Freude, sein Atmen wird wieder noch feiner, wenn Freude da bleibt. Und dann nächster Schritt ist, er versteht, indem seine Weisheit von Betrachtung von langen oder kurzen Atmen weiter wächst. Er weiß, wenn er an diese Freude haftet, es dauert nicht, es geht weg. Warum? Weil Hindernisse kommen. Fünf Hindernisse muss man überwinden, um in Shamatha und Vipassana einzugehen. Wenn man sie nicht überwunden hat, dann eben Shamatha und Vipassana wird mit Apalaksha, wird mit Unreinheit verbunden. Das hat er auch verstanden, deswegen er hängt nicht mehr an diese Freude, indem er nicht mehr an diese Freude hält, es bleibt, und indem er Upeksha, Gleichmut oder balancierte Zustand des Geistes übt, Unparteilichkeit des Geistes ist, was heißt nicht anhaften an das, was angenehm ist, nicht wegwerfen das, was unangenehm ist. Dann er spürt, dass diese Atemzüge werden noch feiner. Und da vorbereitet er diesen Zustand von angrenzenden Samadhi. Zustand von Samadhi in Kama Dhatu. Angrenzende Samadhi, Samadhi in Kama Dhatu. Das ist Samadhi, wo die Eindrücke von den fünf Sinnen noch nicht überwunden sind. Das heißt, diese Eindrücke sind immer spielen Rolle, insofern sie den Meditierenden kennen, er kann Meditationsobjekt noch sozusagen, er ist noch nicht fixiert in diesem Meditationsobjekt. Solange er nicht fixiert ist im Meditationsobjekt, Fixation, wir haben gesagt, heißt Apana, Arpana, Sanskrit. Und Arpana ist anderes Wort für Vitarka, haben wir erklärt. Vitarka eben fixiert, einpflanzt den Geist in das Objekt. Also in angrenzenden Sammlungen, der Geist ist noch nicht fixiert in dem Objekt. Wenn der Geist fixiert ist in der Objekt, keine Empfindung, keine Gedanke kann ihn davon wegleiten. Also im Zustand von Arpana, man kann nicht das Objekt der Meditation vergessen. Indem er nicht das Objekt der Meditation vergessen kann, das heißt, sein Geist ist eingepflanzt in das Objekt. Das ist dann Jhana. Und wir haben erklärt, Vitaka bedeutet dann Einpflanzen von dem Geist in Objekten. Abhinirupana auf Pali oder Sanskrit. Dann dieser Zustand von angrenzenden Sammlung wird erklärt mit dritten Übung. Wir haben schon gesagt, dass Meditation Shamatha ist organischer Prozess. Diese Stufen lassen sich nicht mechanisch trennen. Die sind Kontinuität in der Praxis. Wenn man schon Versammlung hat, dann diese Stufe von langen oder kurzen Atmen und dann dritte Übung, vierte Übung werden zu eins, einem Prozess. Dann nächste Übung ist Sabakaya Patisamvedi Asasisamiti Sikati Sabakaya Patisamvedi Pasasisamiti Sikati. Hier Sikati kommt. Das heißt, ich lerne. Indem ich meine Samatha oder Vipassana vorbereite, ich lerne. Das heißt, ich bin in ein bisschen höherer Stufe. Also Samatha in Vipassana vorbereite in dem Sinne, dass ich schon in angrenzende Sammlung bin. Oder wenn ich Vipassana übe, ich gelange in Kanika Samadhi. Momentare Samadhi, die betrachtet Entstehung und Vergehen von den Dhammas, von den Phänomenen der Welt. Dann was heißt Sabakaya Patisamvedi Asasi Samiti Sikati Sabakaya Patisamvedi Pasasi Samiti Sikati. Ganzen Körper empfindend, ich lerne einzuatmen und auszuatmen. Und jetzt wieder ist unsere Interpretation von nördlichem Buddhismus besonders wichtig. Dag, dann geschehen die Sachen. Dieser nördliche Buddhismus interpretiert diese Sabakaya, ganze Körper, wörtlich. Das heißt, ich atme ein und atme aus, ganze Körper empfindend. Also von Kopf bis nach unten alles empfinde ich, indem ich meine Aufmerksamkeit auf ganzen Körper richte. Und wann wird diese Aufmerksamkeit automatisch auf ganzen Körper gerichtet? Eben in diesen Zwischenpausen, nicht wahr? Wo man diese feine Atmen betrachtet. Dann feine Atmen kommt zu Vordergrund. Wir haben schon gesagt, in dieser nördlichen Tradition die Verfeinerung von Einatmen und Ausatmen, eben Objekt ist der ganze Körper. Und das geschieht eben in diesen zwischen Kumbhaka-Phase, Yoga gesagt. Genauso wie in Yoga. Aber weil in Hatha-Yoga es passiert aufgrund von gewissen Anstrengungen, hier passiert es aufgrund von reinen Aufmerksamkeit. Deswegen Vasubandhu in Abhidharma Kosha erklärt, dass diese Meditation gibt es nur in Buddhismus. Es gibt nicht in andere Richtungen. Indem man nur mit reiner Achtsamkeit arbeitet und nicht mit Wille. Und durch diese reine Achtsamkeit wird dann auf die Zwischenphasen wird dann der Geist, Empfindung und Körper verfeinert. Bleibt die Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf den Körper gerichtet oder nur in dem? Jetzt, wenn die Aufmerksamkeit ist auf ganzen Körper aufgerichtet, dann diese grobe Atmen allmählich geht in den Hintergrund. Und so geschieht dann Samadhi. Indem man konsequent Aufmerksamkeit widmet den Zwischenphasen, diese grobe Atmen durch Nase wird verfeinert, verfeinert, verfeinert, bis es eigentlich verschwindet. Und so kommt man in die verschiedenen Jhanas. Aber dann, indem man ganze Körper betrachtet, dann diese Verfeinerung von Anapana Nimitta geschieht dann im ganzen Körper. Der ganze Körper wird dann sozusagen mit Lichterscheinung verbunden. Nicht nur hier an der. Dann in Qigong und wenn man Qigong übt, dann kann man das natürlich verbinden. Weil was man sieht, ist auch verbunden mit pranischen Körper. Das ist in Yoga-Philosophie gibt es grobe Körper und pranische Körper. Und Voraussetzung für Sehen von pranischen Körper ist die Konzentration. Ja, und eben Konzentration auf den ganzen Körper und auf den Kanalen und Bindus. Wie sagt man Bindu? Wie Drops. Die Daman und Bindu. Und das ist mit diesen Akupunkturkanalen verbunden auch. Dann in China, wir lassen das jetzt zur Seite, das ist ziemlich fortgeschritten, aber man kann mit Einatmen und Ausatmen, Sie können schon versuchen, an den Hauptzentrum sowie Laokoon. Wenn Sie einatmen und ausatmen, die auch dehnen sich und verschränken. Dehnen sich und verschränken. Das kann jeder, der ein bisschen Konzentration hat, kann es spüren. Und dann, wenn hier, dann auch hier andere, dann die verschiedenen Akupunkturpunkte kann man visualisieren und wie sie sich dehnen und verschränken, dehnen, verschränken. So studiert man dann die Kanäle. Sehr interessante Sache. Aber natürlich braucht man gute Konzentration. Und dafür ist eben diese nördliche Tradition von Meditation über Atmen besonders geeignet. Diese Meditation ist natürlich nicht geeignet dafür. Jetzt, die Theravada-Tradition, die meistens geübt ist und gelehrt ist hier bei uns in Europa, ist dann Theravada-Tradition, wo der Meditierende bei den Nasenlöchern bleibt. Es ist viel günstiger in dem Sinn, dass es vielleicht leichter ist, da in Versenkung zu verlangen, zu gelangen, nicht verlangen. Dann, wie interpretiert dann man in Theravada? In Theravada heißt es, ganze Körper empfindet, ich atme ein und atme aus, heißt dann die angrenzende Sammlung in dem Sinne, dass die ganze Körper sind drei ganze Körper, die ich spüre auf einer Stelle, eben an Anapananimitta, an dem Platz, wo ich einatmen und ausatmen betrachte. Das heißt Anapananimitta. Das ist Zeichen von Atmen. Wir haben gesagt Zeichen von Atmen, weil wirkliche Atmen sich immer bewegt, aber diese Stelle bewegt sich nicht, deswegen der Geist kann sich da konzentrieren, nicht wahr? Und diese Druck, Wärme und Kälte gehen in den Hintergrund. So, dann, was passiert da? Was sind die drei Körper? Erster Körper ist Körper von Einatmen und Ausatmen. Das ist auch ein Körper. Körper heißt viele Sachen zusammen. Zweiter Körper ist was? Ist Körper von dem Geist. Geist ist auch ein Körper. Im Sinne, das sind Geist, sind viele, viele Sachen zusammen, nicht wahr? Es ist Geist ist Empfindung, Geist ist Wahrnehmung, Geist ist Aufmerksamkeit, Geist ist Achtsamkeit. Viele, viele Sachen in einem Geist. Indem viele, viele Sachen in einem Geist, alle haben andere Funktion, andere Erscheinung. Sie müssen unbedingt essenzlos sein. Wenn sie nicht essenzlos sind, wie können so viele Sachen mit so vielen verschiedenen Eigenschaften, die sich gegenseitig die widersprüchlich gegenseitig sind, wie können sie erscheinen? Indem wir das nicht sehen, wir sind verwirrt und denken, dass dieser Geist bin ich. Aber wie kann ich sein etwas, was viele, viele Sachen sind, mit verschiedenen Funktionen und Erscheinungen? Nicht möglich. Also ganz klare Beweis für die Richtigkeit von Philosophie von Nicht-Selbst. Man braucht nicht unbedingt anderen Beweis zu suchen. Es ist ja logisch. Also, drei Körper. Ich komme zu dem Zustand von angrenzenden Sammlung, indem ich diese drei Körper gleichzeitig betrachten kann. Und die schmelzen zusammen. Also Körper von Einatmen, Ausatmen, Körper von dem Geist, das das Einatmen und Ausatmen betrachtet. Und er bleibt bei jedem Atemzug. Und sogenannte Karajakaya. Karajakaya heißt Karma geschaffene Körper. Das heißt dieser Körper. Nach der Theravada Philosophie, alle Körperlichkeit ist entweder Karma geschaffen, Geist geschaffen, oder Ernährung geschaffen oder Utu, Klima geschaffen. Und Karma geschaffene Materialität ist die Grundlage für die anderen Materialitäten. Das können Sie später in Abhidharma lernen. Das ist die Besonderheit von Theravada Abhidharma. Diese Besonderheit ist sehr, sehr interessant. Es hat mit Meditationmethode zu tun. Welche Meditationmethode? Vier Elemente Meditation, die besonders ist für Theravada. Nicht vorhanden in nördlicher Tradition. Deswegen die Analyse von Rupas und Namas ist ganz andere in Theravada als in nördlicher Tradition. Alles kann man von Meditationmethode derivieren und ableiten. Na gut, dann, was passiert ist, dass diese drei Körper schmelzen zusammen und der Geist dann kann Einspitzigkeit üben. Und wie und wann und so weiter lernen wir weiter morgen. So, wenn alle gespannt sind, dann lernen wir sehr gut. Dann erzähle ich noch ein paar Geschichten dazu. Und bestimmt werden wir sehr schnell vorankommen können. Omitobo. Ja, das ist noch was zur Gehmeditation da. Ah, Gehmeditation, ja, richtig. Dann mit Gehmeditation erklären wir nachmittags vor der Meditation. Damit nicht zu viel reden. Wir haben schon wie lange geredet? Fast 1,5 Stunden. Dann über Gehmeditation, bevor wir gehen, jetzt keine Zeit zu gehen, Meditation. Dann gehen wir wieder gehen und Nachmittag gehen wir mit gewissen Anleitungen. Okay, dann machen wir 15 Minuten Pause oder 10 Minuten Pause und dann haben wir noch mehr als eine halbe Stunde zu meditieren. Okay.